Erster, wenn jemand etwas Schlimmes hört. Er weiß, wer es getan hat. Aber er sagt es niemandem. Dann hat er Schuld. Zweiter, wenn jemand etwas Unreines berührt. Zum Beispiel ein totes Tier. Er weiß es zuerst nicht. Später merkt er es. Dann hat er Schuld. Dritter, wenn jemand einen unreinen Menschen berührt. Er weiß es zuerst nicht. Später merkt er es. Dann hat er Schuld. Vierter, wenn jemand leichtfertig schwört. Er verspricht etwas. Er weiß es zuerst nicht. Später merkt er es. Dann hat er Schuld. Fünfter, wenn jemand Schuld hat, soll er es sagen. Er soll seine Sünde bekennen. Sechster, er soll Jahwe ein Tier bringen. Es ist ein Schaf oder eine Ziege. Das ist ein Opfer für die Sünde. Der Priester hilft ihm. Siebter, wenn er kein Schaf kaufen kann, ist er arm. Dann soll er zwei Tauben bringen. Eine Taube ist für die Sünde. Die andere Taube ist ein Brandopfer. Achter, er bringt die Tauben zum Priester. Der Priester opfert zuerst die Taube für die Sünde. Er bricht ihren Hals. Er trennt den Kopf nicht ab. Neunter, der Priester spritzt etwas Blut an den Altar. Das restliche Blut fließt auf den Boden. Das ist ein Sündopfer. Zehnter, die andere Taube ist ein Brandopfer. Der Priester hilft ihm. Dann wird ihm seine Sünde vergeben. Elfter, wenn er keine Tauben kaufen kann, ist er sehr arm. Dann soll er Mehl bringen. Er soll kein Öl oder Weihrauch darauf tun. Das ist ein Sündopfer. Zwölfter, er bringt das Mehl zum Priester. Der Priester nimmt eine Handvoll Mehl. Er verbrennt es auf dem Altar. Das ist ein Sündopfer für Jahwe. Dreizehnter, der Priester hilft ihm. Dann wird ihm seine Sünde vergeben. Das restliche Mehl gehört dem Priester. Vierzehnter, Jahwe sprach zu Mose. Fünfzehnter, wenn jemand etwas Heiliges von Jahwe nimmt. Er macht es nicht absichtlich. Er soll Jahwe einen Widder bringen. Das ist ein Schuldopfer. Sechzehnter, er muss das Heilige zurückgeben. Er muss auch mehr bezahlen. Er gibt es dem Priester. Der Priester hilft ihm. Dann wird ihm vergeben. Siebzehnter, wenn jemand ein Gebot von Jahwe bricht. Er weiß es nicht. Dann hat er Schuld. Achtzehnter, er soll einen Widder zum Priester bringen. Das ist ein Schuldopfer. Der Priester hilft ihm. Dann wird ihm vergeben. Neunzehnter, das ist ein Schuldopfer. Er hat gegen Jahwe gesündigt. Zwanzigster, Jahwe sprach wieder zu Mose. Einundzwanzigster, wenn jemand seinen Nächsten betrügt. Er lügt über etwas. Er hat etwas gestohlen. Oder er hat etwas gefunden. 22. Er lügt über etwas Verlorenes. Oder er schwört falsch. Dann hat er Schuld. 23. Wenn er Schuld hat, muss er es zurückgeben. Was er gestohlen hat. Was er gefunden hat. Was ihm anvertraut war. 24. Er muss alles zurückgeben. Er muss auch mehr bezahlen. Er gibt es dem Besitzer. Er tut dies am Tag seiner Busse. 25. Er soll Jahwe einen Widder bringen. Das ist ein Schuldopfer. Er bringt es zum Priester. 26. Der Priester hilft ihm vor Jahwe. Dann wird ihm vergeben. Gott vergibt alle Sünden.